Abschnitt 1 aus Moll Flanders. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Moll Flanders von Daniel Defoe, übersetzt von Josef Grabisch. Des Autors Vorrede. Die Welt ist in unseren Tagen überschwemmt mit Romanen und spannenden Begebenheiten, dass es schwer sein wird, für die Geschichte eine aus dem Volke Aufmerksamkeit zu erlangen, zumal noch Name und andere Umstände dieser Person verschwiegen werden, so dass ich nichts anderes tun kann, als dem Leser seine Meinung zu belassen über den Bericht auf den nachfolgenden Blättern. Er mag ihn halten, vor was er mag. Der Autor wird hier eingeführt, als ob er ihre Geschichte aufzeichne und gibt in den ersten Zeilen die Gründe an, warum er es für passend erachtet, ihren Namen zu verschweigen. In der Folge wird es kaum nötig sein, über diesen Punkt noch ein Wort zu verlieren. Der Wahrheit die Ehre zu geben, habe ich den ursprünglichen Bericht der verrufenen Frau, welche ihn hier erzählt, neu gefasst und den Ausdruck an einigen Stellen verändert. Insbesondere ist es meine Mühe gewesen, dass sie ihre Geschichte nunmehr in geziemenderen Worten erzählt, als sie es in ihrer eigenen Niederschrift getan, wo ihre Sprache vielmehr die Zuchthäuslerin verrät, denn die reuige und zurückhaltende Ehrbare, die sie später nach ihrem Bericht geworden ist. Die Feder, welche diese Geschichte zu Ende gebracht und sie so gestaltet hat, wie sie jetzt zu lesen ist, hat nicht wenig Fleiß verwendet, ihr das Kleid zu geben, in welchem sie nunmehr zu sehen ist. Denn wenn ein von Jugend auf verdorbenes Weib, ja die Frucht von Laster und Verderbtheit, dazu schreitet, einen Bericht ihres lasterhaften Lebens zu geben, das sie geführt hat, und auf die besonderen Gelegenheiten und Umstände eingeht, durch welche sie auf Abwege und in einen völligen Abgrund geriet, so muss der Verfasser aufs Angelegentlichste Bedacht nehmen, dass er die Gewandung so reinwählt, dass kein Schaden gestiftet werde, insbesondere damit, dass Laster nicht für seine Zwecke daraus Vorteil ziehe. Alle erdenkliche Sorgfalt ist auch getragen worden, dass eine angesteckte Einbildungskraft nicht neue Nahrung bekomme, dass in die jetzige Aufmachung der Erzählung sich nicht Schlüpfrigkeiten einschleichen und keine allzu gemeinen Ausdrücke aus ihrer schlechten Umgebung. Zu diesem Ende ist ein gewisser Abschnitt ihres Luderlebens, der die Zartheit verletzte, ausgelassen und verschiedene andere Teile um ein merkliches verkürzt worden. Von dem, was übrig geblieben, wird erhofft, dass es den keuschen Leser oder die züchtige Zuhörerin nicht verletze. Aber da auch die ärgste Erzählung den besten Nutzen zu stiften vermag, so erwartet der Verfasser mit Zuversicht von dem Leser, dass die Moral ihn in dem nötigen Ernst erhalte, auch da, wo die Erzählung sich ihm nach einer bedenklichen Seite zu neigen scheint. Wenn die Geschichte eines verabscheuenswerten Lebens erzählt werden soll, so muss sie mit Notwendigkeit verabscheuenswerte Begebenheiten enthalten, wie sie eben jenes wirkliche Leben enthielt, um dem späteren Abschnitt jenen Hintergrund zu geben, auf dem die Schönheit der Reue am besten und leuchtendsten erstrahlen kann, wie überhaupt in einer Wiedergabe immer derselbe Wind wehen muss wie in der Wirklichkeit. Es wird gesagt, dass in der Erzählung eines reuigen Lebens nicht dieselbe Lebendigkeit, dieselbe Farbigkeit und dieselbe Anziehungskraft herrschen kann wie in einem Bericht von Schandtaten. Wenn diese Annahme einigen Grund haben soll, so muss mir auch verstattet sein zu sagen, dass es nicht einerlei Geschmack und Neigung beim Lesen gibt und es nur allzu wahr ist, dass die Verschiedenheit nicht in der Beurteilung des wirklichen Wertes des Gegenstandes liegt, als vielmehr am Gaumen und Gelüste des Lesers. Allein da dieses Werk vor allem in die Hände derjenigen kommen soll, welche zu lesen und den besten Gebrauch aus dem zu machen verstehen, was diese Erzählung ihnen in die Hände gibt, so ist zu erhoffen, dass solche Leser mehr befriedigt sein werden von der Moral als von der Fabel, mehr von der Nutzanwendung als von der Darstellung, mehr von dem Endzweck, den der Autor im Sinne hatte, als von dem Leben der Person, das hier erzählt wird. Es sind in dieser Geschichte ergötzliche Vorfälle in großer Zahl, von denen sich in jedem Falle ein Nutzen ziehen lässt, und da sie in angenehmer und wohlgestalteter Form dem Leser vorgeführt werden, so mag er auf die eine oder die andere Weise seinen Vorteil daraus ziehen. Mit einem Wort, die Urschrift ist mit Fleiß durchgesehen worden und keiner kann, ohne sich einer offenbaren Ungerechtigkeit schuldig zu machen, weder auf den Autor noch auf den Verleger einen Tadel werfen. Die Befürworter des Theaters haben zu allen Zeitaltern dieses Hauptargument vorgebracht, um das Volk zu gewinnen, nämlich dass die Spiele Nutzen stiften und dass sie um dieses Grundes willen in allen zivilisierten und religiösen Staaten erlaubt sein sollten, da sie die Tugend befördern und dies umso mehr, je lebendiger die Vorführung ist. Sie haben nicht unterlassen, Tugenden und edle Grundsätze anzuempfehlen, indem sie das Laster und die Sittenverderbnis darstellten. Und wenn wirklich diese Regel befolgt wird, so darf wohl sehr viel zugunsten des Theaterspiels gesagt werden. Auf solchem Grunde steht dieses Buch, das ein Werk ist, von dem der Leser einen Gewinn haben wird, wenn er ihn zu machen weiß. Ende von Abschnitt 1.